Abschnitt 9 aus Im Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil, 9. Kapitel. Allenthalben begegnete ich Leuten, welche 1000 bis 30.000 Fuß in unaufgeschlossenen Silbergruben besaßen, von denen jeder einzelne Fuß ihrer Überzeugung nach binnen kurzem 50 bis 1000 Dollars gelten musste. Und das waren oft genug Leute, die in der ganzen Welt keine 25 Dollars ihr eigen nannten. Man mochte treffen, wen man wollte, so hatte er seine neue Grube anzupreisen und seine Proben bereit, und bei der ersten Gelegenheit drängte er einen unfehlbar in die Ecke und bot einem an, aus bloßer Gefälligkeit, nicht um etwas zu verdienen, ein paar Fuß im goldenen Zeitalter oder Sarah Jane oder irgend sonst einer unbekannten Schatzkammer herzugeben, wenn er nur so viel dafür bekäme, um sich eine ordentliche Mahlzeit leisten zu können. Dabei musste man sich verpflichten, es nicht weiterzusagen, dass er einem das Anerbieten zu so spottbilligem Preise gemacht habe, da er sich lediglich aus Freundschaft zu diesem Opfer bereit erklärte. Dann pflegte er ein Stück Gestein aus der Tasche zu fischen, sich geheimnisvoll umzusehen, als fürchte er, man könne ihm auflauern und ihn berauben, wenn man ihn über den Besitz solchen Reichtums ertappe, mit dem Steinbrocken an seine Zunge zu tippen, ein Vergrößerungsglas darüber zu halten und auszurufen. »Sehen Sie mal her!« »Gerade hier in dem roten Fleck. Sehen Sie! Sehen Sie die goldenen Punkte? Und den Streifen Silber? Das ist vom Onkel Abe. Davon sind 100.000 Tonnen in Aussicht. Direkt in Aussicht, merken Sie wohl. Und wenn wir bis auf die rechte Stelle hinunterkommen und die Ader gediegen wird, dann ist des Reichtums kein Ende. Sehen Sie sich die Proben an. Ich verlange nicht, dass Sie mir glauben. Sehen Sie sich nur die Probe an.« Dann langte er regelmäßig ein fettiges Papier heraus, worin bezeugt war, das betreffende Stück habe in der Feuerprobe den Beweis geliefert, dass es Gold und Silber im Verhältnis von so und so viel 100 oder 1000 Dollars per Tonne enthalte. Ich wusste damals noch nicht, dass man gewöhnt war, das reichste Stück aus einer Ausgrabung zum Probieren herauszusuchen. Sehr oft war dieses Stück von nicht mehr als Nussgröße der einzige Brocken in einer ganzen Tonne, der überhaupt ein Metallteilchen enthielt, und doch erhob es nach dem Probierzeugnis Anspruch darauf, den Durchschnittswert der Tonne Geröll, woher es stammte, zu repräsentieren. Dieses Probiersystem war es, das die Menschheit im Humboldt County verrückt gemacht hatte. Auf die Autorität solcher Probierzeugnisse hin schwärmten die dortigen Zeitungskorrespondenten vor Begeisterung über Gestein, das 4.000 bis 7.000 Dollars die Tonne wert sein sollte. Wir rührten weder unseren Stollen noch unseren Schacht je wieder an. Warum? Weil wir nun das wahre Geheimnis des Erfolges beim Silbergraben entdeckt zu haben meinten. Es bestand darin, dass man nicht selbst im Schweiß seines Angesichts und mit seiner Hände Arbeit nach Silber grub, sondern die Erzschichten an die dummen Sklaven der Arbeit verkaufte und ihnen das Graben überließ. Vor meinem Weggang von Carson hatte ich zusammen mit dem Sekretär von verschiedenen Mitbesitzern der Esmeralda eine Anzahl Fuß gekauft. Wir hatten sofortige Gegenleistungen in ungemünztem Gold oder Silber erwartet, wurden aber stattdessen mit regelmäßig und ständig wiederkehrenden Zubußen, das heißt Geldforderungen zum Ausbau der genannten Gruben, heimgesucht. Diese Zubußen waren dermaßen drückend geworden, dass es notwendig erschien, sich persönlich Einblick in die Sache zu verschaffen. Ich beschloss deshalb eine Pilgerfahrt nach Carson und von dort nach Esmeralda. Nachdem ich mir ein Pferd gekauft, brach ich in Begleitung des Herrn Ballou und eines Herrn Ollendorf auf. Dieser letztere war ein Preuße, aber nicht jener Mensch, der mit seinen Grammatiken fremder Sprachen, mit ihren unaufhörlichen Wiederholungen von Fragen, die weder jemals vorgekommen sind, noch jemals in irgendeiner Unterhaltung zwischen menschlichen Wesen vorzukommen Aussicht haben, der Welt so viel Leiden zugefügt hat. Wir ritten 2 oder 3 Tage lang durch einen Schneesturm, bis wir vor Honey Lake Smiths einsam gelegenem Wirtshause am Carsonflusse ankamen. Es war ein 2-stöckiges Blockhaus auf einem kleinen Hügel inmitten eines weiten Wüstenbeckens, durch das sich der dürftige Carson trübselig hinwindet. Dicht bei dem Hause standen die aus Backsteinen erbauten Ställe der Überlandpost. Mehrere Meilen rundum fand man sonst kein Gebäude. Gegen Sonnenuntergang trafen ungefähr 20 Heuwagen ein, die sich rings um das Haus aufstellten. Sämtliche Fuhrleute kamen zum Abendessen herein. Eine sehr, sehr rohe Bande. Auch 1 oder 2 Postillionen der Überlandpost waren da und außerdem ein 30 Strolche und Landstreicher. Das Haus war demnach wohl gefüllt. Nach dem Essen gingen wir hinaus und besuchten ein kleines Indianerlager in der Nachbarschaft. Die Indianer waren aus irgendeinem Grunde in großer Aufregung. Sie packten ein und eilten, so schnell als möglich vorzukommen. »In kurz Zeit Menge Wasser«, sagten sie und gaben uns mit Hilfe von Zeichen zu verstehen, dass nach ihrer Meinung eine Überschwemmung im Anzug sei. Das Wetter war vollkommen klar, auch befanden wir uns nicht in der Regenzeit. Das unbedeutende Flüsschen hatte höchstens 2 Fuß Wasser, seine Oberfläche war nicht breiter als eine schmale Dorfgasse und seine Ufer kaum höher als ein Mannskopf. Wo sollte also eine Überschwemmung herkommen? Wir sprachen noch eine Weile darüber und gelangten zu dem Schlusse, es werde wohl eine List der Indianer sein, die für ihren eiligen Abzug sicherlich einen triftigeren Grund haben müssten als die Furcht vor Überschwemmung bei maßloser Trockenheit. Um 7 Uhr abends legten wir uns im 2. Stockwerk zu Bette, in den Kleidern, unserer Gewohnheit gemäß, und alle 3 in ein Bett, denn jeder verwendbare Raum auf dem Fußboden, auf Stühlen und so weiter war besetzt, und trotzdem gab es kaum Platz genug für alle Gäste des Wirtshauses. Nach einer Stunde weckte uns ein großer Lärm. Wir sprangen aus dem Bett, stiegen über die in Reihen auf dem Boden schnarchenden Fuhrleute hinweg und gelangten so nach den Vorderfenstern der Stube. Ein einziger Blick enthüllte uns im Scheine des Mondlichts ein merkwürdiges Bild. Der vielgewundene Carson war voll bis zum Rande. Wild rasten und schäumten seine Wasser. Mit wütender Geschwindigkeit schossen sie um die scharfen Biegungen und brachten auf der Oberfläche ein Chaos von Stämmen, Strauchwerk und allerhand Unrat mit. Eine Einsenkung, die früher das Bett des Flusses gebildet hatte, war schon beinahe voll und an mehreren Stellen begann das Wasser über das Hauptufer hinauszuspülen. Die Leute rannten hin und her, um Vieh und Wagen dicht an das Haus zu bringen, denn die Bodenerhebung, auf der es stand, dehnte sich vorne nur etwa 30 und an der Hinterseite vielleicht 100 Fuß weit aus. Hart neben dem vorerwähnten alten Flussbett stand ein kleiner Stall aus Baumstämmen, in welchem unsere Pferde untergebracht waren. An dieser Stelle stieg das Wasser zusehends so rasch, dass nach wenigen Minuten ein Wildbach an dem Stall vorbeibrüllte, der fortwährend höher an dem Gebälk emporschwoll. Da wurde uns auf einmal klar, dass diese Flut mehr sei als ein bloßes Schaustück zur Kurzweil. Sie drohte Verderben, und zwar nicht nur dem kleinen Blockstall, sondern auch den Gebäuden der Überlandpost, dicht am Hauptflusse, denn die Wellen waren jetzt über die Ufer gestiegen, sodass sie die Grundmauern umspülten und in die anstoßende große Heuscheune eindrangen. Wir rannten hinunter und befanden uns bald mitten in einem Haufen aufgeregter Menschen und geängsteter Tiere. Bis an die Knie warteten wir in den Stall und banden die Pferde los. Beim Herauswarten ging uns das Wasser schon bis zu den Hüften, so rasch war es gestiegen. Dann stürzten alle wie ein Mann nach der Scheune und machten sich daran, die mächtigen Bündel Heu herauszuwerfen, die dann nach dem höher gelegenen Hause hinaufgewälzt wurden. Inzwischen hatte man entdeckt, dass ein Postillon der Überlandpost namens Owens fehlte. Ein Mann lief bis zu den Schenkeln im Wasser in den Stall hinein, fand den Vermissten schlafend und weckte ihn, worauf er wieder hinauswartete. Aber Owens war duselig und schlief wieder ein, jedoch nur auf ein paar Minuten, denn als er sich im Bett umdrehte, kam seine herabhängende Hand in Berührung mit dem kalten Wasser. Dieses ging schon bis zur Höhe der Matratze. Fast brusttief wartete er heraus und schon im nächsten Augenblick schmolzen die Backsteine zusammen wie Zucker, das mächtige Gebäude stürzte ein und war im Nu weggespült. Um 11 Uhr schaute nur noch das Dach des kleinen Stalles aus dem Wasser heraus und unser Wirtshaus war eine Insel im Weltmeer. Soweit das Auge im Mond nicht schauen konnte, war keine Wüste mehr zu erblicken, sondern nur noch eine weite, schimmernde Wasserfläche. Die Indianer hatten richtig prophezeit, aber woher hatten sie ihre Kunde erhalten? Ich weiß keine Antwort darauf. 8 Tage und ebenso viele Nächte blieben wir mit jener sonderbaren Gesellschaft zusammengepfercht. Fluchen, Trinken und Kartenspiel bildeten die Tagesordnung, die nur gelegentlich der Abwechslung halber durch eine Rauferei unterbrochen wurde. Schmutz und Ungeziefer, doch davon schweige ich lieber. Es genüge zu sagen, dass beides in geradezu unbegreiflicher Masse vorhanden war. 2 Leute in der Gesellschaft, doch dieses Kapitel ist schon lang genug. Ende von Abschnitt 9.